Amt verlieren. Kakerlakenpoker. Denkt sich denn sowas aus? Kakerlakenpoker. Kakerlakenpoker. Da alle wieder weg. Da-di-da-di. Bleibt sie jetzt auf dem Speicher direkt? Ja. Ja, okay. Dann kann ich das Kakerlakenpoker also zur Seite legen. Gut. Kind spielt auf dem Speicher weiter. Das ist auch gut. Das sind die Barbie-Puppen. Glaube ich. Yeah. Hallo zusammen. Ein ganz besonderes Pokerspiel gibt es heute hier in der neuen Folge aus dem Versuchslabor. Das Kakerlakenpoker. Oh, das war knapp, jetzt hätte ich es beinahe falsch gesagt. Kakerlakenpoker, tatsächlich. Gibt es, ist für Kinder ganz nett. Und ja, wie so oft, ich habe einfach mal das Band, sage ich immer, mitlaufen lassen. Da ist gar kein Band mehr. Ist alles digital jetzt. Also, ich habe den MP3-Rekorder mitlaufen lassen. Und da hört ihr ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Und auf der Website, wenn ihr drauf schaut, da verlinke ich auch mal die Bedienungsanleitung. Die habe ich nämlich gefunden im Netz als PDF. Da kann man sich das mal anschauen. Also empfehle ich euch einen Link zu irgendeinem Verkaufsportal. Mache ich nicht dabei, weil mag ich eigentlich nicht so. Da könnt ihr aussuchen, wo ihr das kauft. Am liebsten natürlich im Einzelhandel. Das fände ich natürlich besonders cool. Die könnten das Geld auch noch gebrauchen. Nicht nur Amazon. Ja, in dem Sinne viel Spaß damit und wir hören uns ganz bestimmt später nochmal. Servus. Yeah. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind 7 Stück, oder? Ja. So, und dann muss man nachziehen. So geht es. 7 Stück auf die Hand, wenn man zu zweit spielt. Nee. Immer wenn man spielt, kriegt man nur 7. Achso. Hat die Hanna vorgelesen. Ja. Ich sag, das ist eine Spinne. Okay, jetzt geht's wieder los. Jetzt muss ich raten, ob das stimmt, was du sagst oder nicht. Pokerface. Pokerface? Muss man machen. Das ist eine Spinne. Eine Kröte. Das ist eine Kröte? Ja. Nein. Haha, das ist eine Ratte, die kann es behalten. Die sieht süß aus. Das stimmt. Die sieht aus wie ein so, das ist eine Kakerlake, da hat das Spiel ja den Namen her. Ja. Yes. Was ist es? Eine grüne Stinkewanze. Oh, ich gebe dir gleich deine Stinkewanze. Du bist dran, dann hau rein. Das ist eine Ratte. Ja. Nein, das ist tatsächlich eine Stinkewanze. 3, 4, 5, 6, 7. So. Eine Kröte für dich. Ja. Das gibt's doch nicht. Wieder gut. Wie machst du das? Das kann doch nicht sein. Weil du gelächelt hast. Weil ich gelächelt habe. Okay, du. Ich sag, das ist eine Ratte. Das ist eine Ratte. Ja. Ja. Oh, und dann kannst du die mal. Jetzt hast du 2 Ratten und 2 Spinnen, ne? Ja. Okay. Ich habe 2 Kröten und 2 Skorpione. Die Einser zählen wir jetzt mal noch nicht. Die sind noch nicht spannend. Oh, wie schlimm. Was ist? Das ist eine Fliege. Ja. Sicher? Das ist eine Fliege. Du. Du wolltest mich nur rein. Ja, das ist der Sinn und Zweck dieses Spiels. Mhm. Okay. Dass man den anderen so reinlegt, dass der. Weißt du, von einer Spinne, wenn das eine giftige Spinne ist, wenn du dann gebissen bist, kannst du versterben. Sowas soll geben, ja. Wer erzählt sowas? Du hast einfach. Achso, okay. Aber nicht hier in Deutschland gibt es keine Spinnen, die das nicht. Nee. Schlangen, da muss der Zahn gezogen werden, wenn die giftig sind. Bei Schlangen, ja. Bei Spinnen kann man aber keine Zähne ziehen, weil die kämen mich echt nicht aus. Ja, aber die haben Zähne. Ja, das schon. Ich sag. Oh! Hallo, die Waldfee. Das hast ist du? Meine Fliege. Deine Fliege. Und das wollte ich dir geben. Und das wolltest du mir geben. Das will ich gar nicht haben. Ja, mach. Ich sag. Oh. Ich wollte gerade schon sagen, das ist eine Zucchini. Das ist eine Zucchini. Weil die Zucchini angeht. Ach so, ja, die schließt. Obst ist ja nicht dabei. Leider. Zau rein. Ist, das ist eine Spinne. Ja. Nein, das ist ein Skorpion. Jetzt habe ich schon drei Skorpione. Du hast nur noch einen, oder? Wenn, ja, sobald man vier von einem hat, ist Schicht im Schacht. Schicht. Schicht im Schacht, so. Du bist auf mit dem Aufnehmengerät. Ja, und ich habe schon drei Skorpione, das heißt, bei mir ist der nächste Skorpion, den die Lotte mir unterschiebt oder unterschummelt oder ich mir selber unterschummel, dann ist Ende im Gelände. Hier ist ein Skorpion. Ja. Nein, ah, ist eine Ratte. Eine Ratte? Ah, nee, eine Kröte. Ich wollte doch eine Ratte spielen, weil du schon zwei Ratten hast. Naja, gut. Ich brauche nicht nachzuziehen. 1, 2, 3, 6, 7 Stück. Ich mach's gleich. Ja. Wenn ich dieses Spiel verliere, dann... Ich sage, das ist eine... das ist eine blaue Fliege. Eine blaue Fliege. Ja. Kannst du behalten. Das gewonnen, ist ein gewonnen, gewonnen. Oh. Deswegen habe ich ja nicht nachgezogen. Ah, jetzt habe ich vier Skorpione und damit verloren. So, und wir spielen nochmal. So bitter ist es. So, und die Karten sind schön gemacht, finde ich. Yeah. Na, habt ihr verstanden, wie es geht? Naja, macht auf jeden Fall riesen Spaß, das Spiel. Und ja, probiert es mal aus, wenn ihr Lust habt. Ist halt toll, weil Kartenspiel immer gut. Kannst du mitnehmen, kannst du im Auto spielen, kannst du im Restaurant spielen, wenn du mit den Kindern mal unterwegs bist und essen gehst und es wieder länger dauert wie geplant, dann hast du wenigstens was zu tun. Also, ich wünsche euch viel Spaß, wünsche euch eine schöne Woche und auf jeden Fall passt auf euch auf. Servus.